sitzt. Oh yes. Doch manchmal, wenn er schlecht drauf ist. Oh no. Dieser Typ hier macht manchmal Stress. Oh yes. Doch manchmal lässt er es. Oh yes. Dieser Typ ist wie ein Unikat. Oh no. Er trinkt am liebsten Punika. Punika. Punika. Punika. Punika. Oh yes. Punika. Punika. Punika. Oh yes. Er trinkt schwarz und das mag er. Oh yes. Er steht auf Nadel und das sagt er. Oh yes. Er ist ein großer schwarzer Mann. Oh no. Er trägt einen großen schwarzen Mantel. Oh no. Ich find das irgendwie lustig. Oh yes. Das schafft den ganzen Frust weg. Oh no. Das ist das Ziel des Liedes. Oh yes. Und scheiß auf, wenn's für dich zu viel ist. Oh yes. Oh yes. Oh no. Oh yes. Oh no. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh no. Das ist das Weihnachtslied. Auf dem Hip-Hop-Beat. Pass auf, was dir geschieht. Sing mit mir dieses Lied. Oh no, no. Ho, ho, ho. Oh no, no. Ho, ho, ho. Oh yes. Oh no. Oh yes. Oh no. Oh no, no. Ho, ho, ho. Oh no, no. Ho, ho, ho. Oh yes. Oh yes. Oh yes.